Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Zuhörer und Zuhörerinnen, hier sind wir wieder vom Radio Megahertz 104,2, dem Radiosender von und für Erwerbslose und prekär Beschäftigte. Nach 3 Monaten Sendepause melden wir uns wieder zurück. Die Pause war so eigentlich nicht vorgesehen, war durch Krankheit bedingt. Das heißt aber nicht, dass wir weg sind, wir sind wieder voll da. Bevor wir jetzt einsteigen, gibt's erstmal eine kleine Musik. Hier sind wir wieder von 104,2 MHz. Was ist heute eigentlich im Programm? Wir haben Originalausschnitte von der Stunksitzung im Zack. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir auch noch ein eigenes Kabarett. Damit fangen wir an. Zu der Stunksitzung verlesen wir dann noch einen Pressetext und erstmal zu unserem Kabarett. Ja, richtig. Die Agenda 2010 wurde seinerzeit angeführt, als es noch die vielen Arbeitslosen gab. Und die gibt es jetzt nicht mehr? Ja, die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe war eigentlich dazu gedacht, dass die Sozialhilfeempfänger endlich wieder eine Arbeit bekommen könnten, weil damals wurden sie nicht vermittelt. Und die sind jetzt vermittelt? Und warum bin ich nicht vermittelt? Gilt das für mich jetzt nicht mehr? Doch, natürlich. Liegt's aber eigentlich an dir, dass du keine Arbeit hast. Ach ja, ich schreibe jeden Monat so an die 5 bis 10 Bewerbungen, gehe extra zum Friseur und erscheine, wenn mich ein Arbeitgeber einlädt, in Schlips und Krawatte und die sagen mir dann, sie melden sich, doch nichts passiert. Ja, mit der Krawatte kannst du dich hängen. Anna, nee, wirklich? Das wusste ich nicht. Ich dachte, ALG-2-Empfänger bekommen Sonnenbrand, sind faul und waschen ihre Wäsche nicht. Und noch dazu unrasiert sind sie. Naja, so ein muffeliger Geruch kann man auch oft riechen. Da tun sich Abgründe auf. Ich bin nichts von dem, was mir hier vorgeworfen wird, sondern genau das Gegenteil. Ich engagiere mich ehrenamtlich, werde nicht extrem in meinen Ansichten und respektiere andere Menschen genauso wie mich selbst. Bei Freunden und Bekannten bin ich integriert und ein gern gesehener Gast und Gesprächspartner. Also du meinst wirklich nicht muffelig und faul zu sein? Nee, sondern aktiv, engagiert, hochmotiviert. Und wenn endlich einmal ein Arbeitgeber mir eine Chance geben würde, um mein Können unter Beweis zu stellen, auch sehr, sehr dankbar. Also, jetzt hat Professor Dr. Dr. Schulz angekündigt, er will die Agenda 2010 reformieren und dann geht es euch ALG-2-Empfänger wieder besser. Aha, nur eines will ich doch einmal bemerken. Professor Dr. Dr. Schulz hat uns ALG-2-Empfänger gar nicht erwähnt. Er sprach nur von ALG-1-Empfängern und die Ausweitung deren Geldes. Wir existieren nicht und ich denke, wir werden auch nicht mehr ins Rampenlicht gerückt. Naja, dann seid ihr eben die Abgehängten und gehört zur vergessenen Gesellschaft. Eine Chance gibt es noch, euch kurz zu erwähnen vor der Wahl und eventuell Wahlversprechen abzugeben und dann einfach zu ignorieren, wenn die Wahl gewonnen wird. Also Hartz IV, immer Hartz IV? Jo, drauf läuft es raus, da ihr wahrscheinlich nicht zur systemrelevanten Gesellschaftsschicht gehört. Wie die andere Schichten. Naja, dann akzeptiere ich jetzt einmal Hartz IV, immer Hartz IV. Eines will ich aber doch noch sagen. Ich bin ein Mensch und menschlich und definiere mich nicht über das, was ich tue oder welchen Job ich ausübe, sondern wer ich bin. Please don't judge, 'cause I'm shaking so much. Ihr hört immer noch Radio 104,2 MHz. Und wir verlesen jetzt die Presseerklärung des Stunks. Stunk im Zack 2017. Wieder einmal wurden beim Vorverkauf für den Stunk 2017 Rekorde gebrochen. Und die Karten für die 15 Abende im Zack waren noch schneller ausverkauft als in den Vorjahren. Der Stunk in Neuss geht in sein 23. Jahr und das wieder voller und seit 9 Jahren gleicher Besetzung. Motto 2017: Killeputsch. Die Session frisst ihre Kinder. Seit Jahren tönt es zur 5. Jahreszeit. Die Karawane zieht weiter, da Sultan hält durch. Doch die Zeiten haben sich geändert. Der Sultan hat vor allem eins: keinen Bock mehr. Keinen Bock auf kritische Mottowagen, Anarchie auf der Straße und freies Rederecht in der Bütt. Und so fordert er eine Frohsinnsdiktatur. Doch geht das zusammen? Diktator und Elferrat? Stechschritt und Stippelföttche? Demonstrationsverbot und Polonaise? Natürlich nicht. Und so kommt es auf der Stunkbühne zu einem rheinischen Putsch, dem Killeputsch. Für eine tolerante und weltoffene Session gegen Reglementierung, Langeweile und ein Burka-Verbot beim Tuntenlauf. Unglaublicher Spaß, unverschämte Satire und unfassbar gute Musik. Ein Muss auch in unsicheren Zeiten, in denen man bei größeren Menschenmassen nicht mehr weiß, was die Menschen auf die Straße treibt. Der Rosenmontagszug, ein Militärputsch oder doch Pokémon Go? Über Stunk. Stunk ist die Alternative zum Sitzungskarneval. Zwar passen beim Stunk auch nur 5 Leute auf eine Bierbank, aber statt Schunkeln und Stippefettchen bekommen sie knallhartes Kabarett mit gnadenlosen Pointen, unvergleichlichen Parodien, einer fantastischen Band und immer auch ein bisschen gemein. Seit 1995 begeistert der Stunk in Neuss und Düsseldorf jährlich bei über 24 Vorstellungen etwa 8000 kostümierte und unkostümierte Zuschauer. 8 Darsteller, 6 Musiker, 3 Autoren und ein eingespieltes Team hinter den Kulissen sorgen dafür, dass der Saal kocht. Und nach der 10. Zugabe wird vielleicht doch noch geschunkelt. Also, ja? Ja, das ist unser Publikum, Frau Petri. Ja. Guten Abend, willkommen beim Stunk. Toll, was? Ja, und was soll das da in der Mitte sein? Eine Häsin vielleicht? Eine Häsin? So geht das nicht weiter. Wir von der AfD haben jetzt hier in NRW die absolute Mehrheit. Das ist Ihnen doch hoffentlich klar, Herr, wie heißen Sie nochmal? Halb, Harry Halb. Harry Halb. Den Namen glaubt Ihnen auch keiner. Hören Sie, eine solche Veranstaltung ist mit den Werten, wie sie unsere neue Landesregierung hat, nicht vereinbar. Da sind Araber. Ja. Bitte, nicht ja, witzig. Die sind verkleidet. Verkleidete Araber. Ich würde sagen, das macht es nicht unbedingt besser. Gut, wir werden Ihnen sämtliche Fördergelder streichen. Wir bekommen keine Fördergelder. Nicht? Nein. Aber doch verdeckt. Nein, auch keine verdeckten. Wir tragen uns allein durch die Eintrittsgelder, die die Menschen bezahlen. So. Ja, und was ist mit der behördlichen Erlaubnis? Weiß ich gar nicht, ob wir eine brauchen. Mhm, ab heute brauchen Sie eine. Und die werde ich Ihnen entziehen. Was? Um Himmels Willen, wieso denn? Herr Halb, Sie bleiben dabei. Ich bleibe dabei, ja. Herr Halb, es geht um Deutschland. Wir brauchen wieder deutsche Kultur. Wer sagt das? Unser Parteiprogramm. Araber, verkleidete Araber und irgendwelche Häsinnen zählen eindeutig nicht dazu. Dieser ganze Karneval muss doch für einen normal denkenden Menschen eine Zumutung sein, ja? Gleichgeschlechtliche Lebensformen werden der Ehe gleichgestellt, ja? Nehmen Sie nur das Kölner Dreigestirn. Drei! Schlimm genug? Möchte ich mir gar nicht weiter vorstellen. Prinz und Jungfrau aus dem Dreigestirn sind Männer. Ja, gut, das ist Köln, ne? Nein, das ist schwul. Ja. Ja. So sind die Kölner nun mal, ne? Machst du nix. Ja, doch, da machen wir was. So, dann habe ich hier was notiert. Stippe, Fötsche. Fötsche. Bitte was? Fötsche, Stippe, Fötsche. Ja, genau das sagte ich gerade. Erwachsene Männer rubbeln auf offener Bühne ihre Hintern aneinander. Das finden Sie normal, ja? Ja, natürlich, wer nicht? Dann der versteckte Islamismus im Karneval. Ja, die Karawane, die weiterzieht. Der Sultan, der Durst hat, stellt sich mir doch direkt die Frage, warum ausgerechnet eine Karawane? Gut, es könnte auch eine Polonaise sein. Polonaise? Ja. Mhm, auch nicht deutsch. Oder hier, Allah ist islamistisch. Bitte. Nicht lustig. Spielt aber doch bei uns überhaupt keine Rolle, denn wir sagen Hello. Hello ist eindeutig schwul, Herr Heil. Ja, tut mir leid. Fakt ist Fakt. Dieser ganze Karneval ist durchmischt von undeutschem Gedankengut. Ja? Schauen Sie sich das doch hier mal an. Das Bunte, das Bunt. Kennen Sie denn nur einen einzigen Menschen in Städten, wie sagen wir hier, Grimminghausen, der etwas anderes anzieht als schwarz, grau oder meinetwegen auch beige? Und überhaupt dieses viele Lachen. Da, ein normaler Deutscher hat in seinem Gesicht überhaupt nicht die Muskulatur, um so viel lachen zu können. Ja, versuchen Sie doch mal, einen normalen Bielefelder mit einer Büttenrede zu einem Lächeln zu bewegen. Ja, gut. Bei einer Büttenrede lacht eh keiner, ne? Die Büttenrede hat eine völlig andere Funktion. Pinkelpause. Wissen Sie, Herr Heib, warum ein Elferrad 11 Leute hat? Boah, keine Ahnung. Er symbolisiert die 12 Apostel und einer ist gerade Zigaretten holen. Sehr witzig. Nein. Eine Fußballmannschaft und alle sitzen auf der Bank. Nein. 11 steht für Egalité, Liberté und Fraternité. Das ist nicht deutsch, das ist linksliberales Mainstream-Franzosentum. Frau Petri, Sie tun gerade so, als sei der komplette Karneval Multikulti. Ja, genau, das ist es. Sie sollten sich mal anschauen, wie schwer sich der organisierte Vereinskarneval mit Integration tut. Hallo, ich sag Alaf und auch Helau. Zu dem Muselmann und zu der Muselfrau. Hallo, ich sag willkommen hier am Rhein. Jetzt wird geschunkelt, hak dich schon mal ein. Woher du kommst, ist doch total egal. Wir feiern hier gemeinsam Karneval. Ob Cowboy, Indianer oder Scheich. Ja, genug. Die Kamelle sind für alle. Stell dich an. Prinzessin oder Schlumpf oder Clown. Egal. Wir gehen als Männer und die Männer gehen als Frauen. Egal. Sind Krankenschwester oder Arzt oder Papst. Egal. Feiern zusammen Karneval. Es ist genial. Oh, oh, oh. Alle Jacken sind genau wie du. Oh, oh, oh. Ich bütz dich und du bütz mich. Oh, oh, oh. Hack dich einfach ein, stell dich dazu. Die anderen sind genauso wie du. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, zu Beginn möchte ich mich vielleicht für die, die mich noch nicht kennen, gerne mal vorstellen. Mein Name ist Alfred Sühlheim, ich bin der leitende Stadtarchivar von Düsseldorf. Kein Grund zur Flucht. ich sehe überall Fragen, die sich dahin mir. Was will der Archivar hier? Nicht? Was will der archivieren? Die Veranstaltung ist ja noch ja nicht vorbei. Da haben Sie natürlich auch recht. Oh, leck mich in der Tasche, ist das schwer, du. Oh. Guten Abend, Herr Schwaderath. Leck mich in der Tasche. Jetzt noch der Sühlheim. Entschuldigen Sie, Herr Schwaderath, aber Sie stören, ne? Herr Sühlheim, ich bin hier gerade in stadtwichtigen Angelegenheiten unterwegs. Also, ich bin hier quasi inkontinent, ne? Sie ärmster? Ja, nee, interkontinental. Sie wissen schon. Nein. Ja, heim. Sie meinen inkognito? Oder so. Ja, jedenfalls gilt um die wichtigste Einrichtung der Stadt. Oh, also der Hausmeisterei im Rathaus, ja? Also erstens mal heißt das Facility Management. So, und B, ja, Sie haben verstanden. Er noch nicht. Nach 4 Jahren, weißt du? So, und B, bin ich zwar voller Inbrunst Facility Manager, aber deswegen ist mein Horizont noch lange nicht so ein Diagonal, wie Sie denken. Herr Schwaderer, das heißt Inbrunst und eindimensional. Und der Horizont ist begrenzt. Mein Horizont ist nicht begrenzt. Sie müssen endlich mal von Ihrem hohen Ross runterkommen. Ross, Herr Schwaderer, und jetzt reden Sie mal Klartext. Was wollen Sie überhaupt und was tragen Sie damit sich rum? Ja, das darf doch keiner wissen. Das ist ein Auftrag von ganz oben. Also ich sag mal, von der Ebene her quasi kurz unterm Herr J. Vom UB persönlich? Ja, das ist aber top Siegfried. Ja, wissen Sie, ich schleppe gerade das Allerheiligste von unserem Ex-OB, vom Erwin, mit mir rum. Ja, die Schuldenuhr. Ja, die soll ich heimlich verschwinden lassen. Jetzt wäre ich gerade beinahe der Strack-Zimmermann in der Arme gelaufen. Glück gehabt, wa? Ja. Ja, und was soll jetzt damit passieren? Ja, wie gesagt, heimlich verschwinden lassen. Quasi auf Nummer Wiedersehen. Das heißt nimmer Wiedersehen. Ich weiß, was das wieder heißt. Und ich meine immer, was ich sage. Und der Boss, der meinte gerade zu mir: Herr Schwaderath, wenn Sie das irgendwie hinbekommen, ne, dann bekommen Sie von mir Karten für Grand Depardieu. Ja, und ich bin doch so gerne auf den Kanaren, da konnte ich schon nicht Nein sagen. Ne? Herr Schwaderath, ich nehme mal an, das heißt Grand Depart und das ist keine kanarische Insel, sondern der Start der Tour de France. Wie der Start der Tour? Wie der Start der Tour? Wie der Start der Tour? Ja, warum nennen die das denn dann nicht Start der Tour, sondern Grande Dings da? Ja, außer weiß doch kein Mensch überhaupt, ob dort überhaupt hier stattfindet. Warum sollte das nicht? Ich meine, jetzt, wo da sogar schon klar ist, dass das Fernsehen live überträgt. Ach ja? Und was ist, wenn diese Marine Pen da Präsidentin wird? Die Dame heißt Marine Le Pen. Genau, diese Petri für Froschfresser. Ja, was ist denn, wenn die quasi als erste Amtshandlung gleich nach dem Amtsantritt sagt, hier, die Tour, die kommt heim ins Frankreich. Ja, obwohl der Geisel sagt, das wird nicht passieren. Oh Gott, dann kriegen wir vielleicht aber ein Problem, ne? Weil beim Geisel ist das Problem, das kommt ja meistens genau umgekehrt, als das, wie er sagt, ne? Das ist das sogenannte Geisel-Paradoxon. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, und unser OB hat Paradoxon? Ist das heilbar? Oder ansteckend? Herr Schwaderer. Beides? Das ist doch keine Krankheit, das ist ein neues politisches Phänomen. Von anderen auch Ankündigungsgeiselismus genannt, ne? Ja, das ist, wenn man hingeht und in der Öffentlichkeit was ankündigt, man guckt, wie die Öffentlichkeit reagiert und dann erstmal abtaucht, ne? So ja, wie zum Beispiel, ne, wo ihr gesagt habt, hier die 11 Millionen, die noch fehlen für die Tour de France, die kriegen wir doch locker zusammen, ne? Öffentlich gesagt, geguckt, was passiert und zack, weg. Oder aus unserem Schauspielhaus, da könnte man doch schön auch ein Kongresszentrum machen, ne? Öffentlich gesagt, die guckt, was passiert und zack, weg. Ja, das kenne ich, ne? Also, wir haben das ja früher TTV genannt, ne? TTV? Ja, Tarnen, Täuschen, Verpissen, ne? Kennst du auch, ne? Aber Herr Süleim, wenn einer immer was ankündigt und dann nichts passiert, dann merkt doch jeder sofort, dass das nur eine Flitzpiepe ist. Ja gut, aber der Herr Geisel macht das ja auch ein bisschen geschickter. Ja? Der sagt ja hinterher immer, nein, so war das nicht gemeint. Ich hab doch nichts hier im Schauspielhaus. Ich wollte nur eine Diskussion ins Rollen bringen, ne? Gut, anderswo nennt man das alternative Fakten, aber so ist es halt. Ne? Ja, gut. Ja. Das ist ja alles gut und schön, aber was mache ich jetzt mit der Schuldenuhr? Ja, eigentlich ist das im Grunde genommen in unserem postfaktischen Zeitalter egal, ne? Weil der Düsseldorfer an sich ist ja auch eventbezogen, ne? Ja, und wenn jetzt die Fahrraddrogenparty der Eposüchtigen ein Erfolg wird, dann ist dem Düsseldorfer die Uhr egal und die Schulden übrigens auch, ne? Und mal ganz unter uns, die Uhr selber, das war doch auch schon nur so ein Event, ne? Gestimmt hat die doch auch nie. Ja, das stimmt. Die verdeckten Schulden hat die auch nie angezeigt. Yes. Ja, aber wie dem auch sei, Auftrag ist Auftrag. Ne? Ich muss das Ding irgendwie loswerden. Haben Sie keine Idee? Ach, Sie könnte das doch einfach bei sich schön archivieren. Auf ja keinen Fall. Nee, da darf ich auch gar nicht, weil die läuft ja noch. Ne? Sie können die höchstens vielleicht verschenken. An wen denn? Berlin zum Beispiel. Ja, haben die keine... Haben die keine eigene Schuldenuhr? Doch nicht als Schuldenuhr, als Zähler der Tage bis zur Eröffnung vom Hauptstadtflughafen. Also. Mendels, aber dafür läuft die doch falsch rum. Nee, dafür läuft die genau richtig rum. Sie sind ein Genie. Danke. Ja, wie ist das jetzt? Können Sie mir vielleicht helfen, das Ding zur Post zu bringen? Nur mal rein theoretisch, ich würde Ihnen nicht helfen, dann hätte ich auch keine Chance, mit den Leuten zu sprechen, oder? Ja, okay. Gut, was ich mit Ihnen besprechen wollte, klären wir dann einfach ein andermal an anderer Stelle bei uns in der Rathauskantine. Und Pelau, einen schönen Abend noch, ne? Ja, ich nehme hier. Ja. Doch sowas gibt's nicht. Hühner aus Gummi, Titten wie Flummi. Dein Mann hat das gleiche Kinn wie George Clooney. Hier trägt man Armanik auf Pelze und Taschen. Kaviar aus Schalen, Champagner aus Flaschen. Die Kohle ist massig da, Leute sind wichtig. Nur mit nem Porsche bist du hier richtig. Das ist kein Spaß hier, nein, das ist voll ernst. Du gehörst nur dazu, wenn du das vollendest. Das ist Düsseldorf, hier sind nicht alle so. Wir werden auch normalos oder künstlerfroh. Wir haben Studenten, ja, hier gibt's Working Class. Wir haben Spaß und geben Gas. An der Düssel sind die Mieten kaum noch bezahlbar. Mann, das ist echt ein Drama. An der Düssel gibt es nämlich auch kleine Leute und die werden zur Beute. Hier an der Düssel, Düssel, Düssel. Wir haben die Fortuna, das ist unser Verein. Eines Tages werden wir wieder Deutscher Meister sein. Wir haben Schaffensen, wir haben geiles Bier. Wir mögen unsere Stadt und das Leben hier. Ja, wir lieben es, weil wir hier geboren sind. Weil hier die Leute sind, weil die Stimmung stimmt. Weil wir in Düsseldorf gern feiern, mit Kegel und mit Kind. Weil wir eigentlich alle auch in Ordnung sind. Gut, nicht alle, es gibt hier auch Spießer. Obenrum Bretter, untenrum Schießer. Leute, die schwarz sehen, auch gerne schwarz wählen. Die sehr katholisch sind und gerne Erbsen zählen. Die wollen wir mitnichten auf die Kanzel verzichten. Wir wollen hier auch Fremde Stunde mit ihren Geschichten. Unser Dorf kann auch anders, wir können auch größer, wir können viel cooler und viel gelöster. Als Macher. Und die Korruption gehört zum guten Ton. Feine Herren kriegen hier ihren Judaslohn. Es gibt die Jonges und auch eine Upper Class. Über miese Geschäfte wächst hier gerne Gras. Die feine Gesellschaft stinkt bis zum Himmel. Und sie vergleichen gerne ihre Unser Dorf kann auch anders, wir können auch fetter. Denn wir sind Rheinland, die Leute sind netter. Auch mal betroffen, doch meistens ganz offen. Und bei den Feiern total besoffen. Ob schwul oder hete. Jetzt alle, wir wollen eure Hände sehen. Eure Hände müssen draußen alle Spießer sehen. Ja, meine Damen und Herren, das ist er, der Stunk 2017. Diesmal zur Abwechslung mit einer kleinen Horrorvision. Aber das Schöne daran ist, es muss ja gar nicht so weit kommen. Und Sie haben es sprichwörtlich in der Hand. Bitte, denken Sie daran, im Mai bei uns in Nordrhein-Westfalen und im September dann bei der Bundestagswahl. Bitte gehen Sie wählen und... Und was noch viel wichtiger ist, bitte wählt keinen Quatsch. Natürlich kann man über die Spackos der AfD und die ganzen Konsorten furchtbar viel lachen, aber wir lachen viel lieber über die anderen. In diesem Sinne, schönen Abend. She wants dirty mind. Just don't know what you're gonna find. So, ihr seid hier immer noch bei 104,2 MHz. Bitte bleibt mal noch dran. Es kommt jetzt noch ein interessantes Interview. Und zwar habe ich mit dem Dennis Prang, der ist Pressesprecher des Sturm, mit dem habe ich im Anschluss an die Veranstaltung noch ein Interview geführt. Und ihr hört jetzt Ausschnitte daraus. Bei mir ist es jetzt gerade so, weil das eben noch ein zweites Standbein von mir ist, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Kulturveranstaltungen zu organisieren und so. Und deswegen hat sich das so ergeben, dass ich das in Doppel- oder auch Dreifachfunktion mache. Das ist einfach jetzt meine Sonderpilze. Es ist nicht bei allen so, dass jetzt alle 10 Sachen machen, aber es ist schon so, dass wir alle mit anpacken. Das ist halt schon, wir sind ja jetzt auf der Bühne insgesamt 14 Leute, also 8 Darsteller und 6 Musiker. Und dann gibt es ja noch ein Riesenteam hinter den Kulissen. Und irgendwie ist es schon so, dass alle überall mit anpacken und sich mit kümmern. Das Jahr. Wie kommt ihr da auf die Ideen? Also wie wird das Programm... Wir haben ein Autorenteam, das sind 3 Leute. Das sind Sabine Wiegand, die Songs schreibt, die auch mit auf der Bühne steht. Das ist dann auch so eine mit so einer Doppelfunktion. Ah, okay. Und Jens Neutag und Martin Meyer-Bode. Ach, den Jens Neutag, ja, den die haben früher auch. Ja auch, okay. Auch selber noch mitgemacht beim Stunk. Die haben selber mitgespielt und haben sich dann so ein bisschen sozusagen zurückgezogen und schreiben jetzt die Texte. Und Martin Meyer-Bode macht dann auch die Regie, auch Doppelfunktion. Wahnsinn. Genau. Und die schreiben den Text über mich. Es gibt schon ein paar Nummern, die dann von einzelnen Künstlern aufgeschrieben werden. Mhm. Also die Soli sind zum Beispiel in der Regel selbst geschrieben. Rathaus Kantinennummer, die Düsseldorfer Geschichte, ist auch von uns selbst geschrieben. Sonst schreiben die das. Und da müsste man die, glaube ich, eher fragen, wie das genau entsteht. Also ich weiß es so ein bisschen, dass es halt ein bisschen Vorlauf hat. Das geht immer im Sommer los mit Ideen sammeln. Und dann muss es kurz danach auch schon einen ersten Plot geben, weil ich den Pressetext dann brauche. Und dann treffen wir uns irgendwann in der Regel so 5-6 Wochen vor der Premiere zu einer Textprobe und von da geht es dann los. Also eine Leseprobe und von da geht es dann los. Und in diesem Prozess in den letzten Wochen passiert auch noch unheimlich viel. Da sind wir dann alle involviert, weil wie das beim Inszenieren so ist, wenn man dann noch mit vielen Kabarettisten zusammen ist. Da gibt es noch eine Änderung? Ja, und wir aktualisieren natürlich auch viel. Okay. Ne? Schulz jetzt zum Beispiel Kanzlerkandidat ist, das mussten wir irgendwie einbauen. Ja, das hat mich auch gewundert. Das ist ja noch nicht so lange. Ne? Genau. Und so Sachen, die müssen wir dann schon noch immer einbauen. Das passiert aber auch vor allen Dingen natürlich in der Zeit. Also, da gucken wir selber noch, was passiert jetzt gerade noch bei uns ein oder machen es noch ein bisschen passender oder es fällt jemandem aus dem Ensemble noch ein Gag ein, der passen würde. Also ihr habt ja auch die Freiheit, da noch viele Änderungen einzubringen, genau. Und so. Ja. Okay. Und das ist ein relativ langer Vorlauf, ne? Wenn du sagst, im Sommer fangen wir an, aber das habe ich mir schon so gedacht. Ne? Ja, weil das ist halt, ja schon viel Arbeit drin. Es gibt gibt halt immer im Sommer einen ersten Plot, der kann sich aber noch dramatisch ändern, bis wir dann wirklich loslegen mit der konkreten Arbeit. Weil wir wussten jetzt zum Beispiel im Sommer noch nicht, ob Trump Präsident wird. Das war so eine Befürchtung, ob wir so richtig glauben. Wollte das ja dann noch keiner. Und als es dann passiert ist oder sich abzeichnete, war halt klar, dass wir das auch zum größeren Thema machen müssen. Natürlich. Und so Sachen, die weiß man halt oft vorher nicht. Und das muss dann schon auch mit einfließen. Was war für diese Stunksitzung das Hauptanliegen? Ja, ich glaube, wenn man abends sieht, ist es ja dann, wenn es gesendet wird, ist es ja schon vorbei. Dann darf ich schon klar, fahren. Ne? Nein, also natürlich ist unser Hauptanliegen, die Leute zum Nachdenken zu bringen über diesen Rechtspopulismus, der sich ja immer breiter macht und ja inzwischen wirklich auch, merken wir leider auch bei unserem Publikum in der Mitte der Gesellschaft, so angelangt. Und jetzt und unser Ziel ist, das sagen wir am Ende auch ganz offen natürlich, dass die Leute wählen. Ganz schlicht und ergreifend. Ja. So eine Botschaft haben wir übrigens schon lange, lange nicht mehr abgesetzt, weil wir natürlich auch versuchen, uns relativ politisch neutral zu verhalten. Insofern, dass wir alle Seiten ihr Fett wegkriegen. Dieses Jahr sind wir da sehr eindeutig in der Botschaft, weil uns das wirklich Sorge bereitet. Als Menschen, aber tatsächlich auch als Künstler. Da hat die AfD ja sehr coole und eindeutige Positionen, was den Kulturbereich angeht, was sie da machen möchten. Und da haben wir uns diesmal sehr eindeutig positioniert. Aber daneben geht es natürlich bei Stunk immer darum, viel Spaß zu haben, gute Zeit zu haben für Leute im Publikum, aber wir natürlich auch ein bisschen und in alle Richtungen auszuteilen und Satire zu machen. Das ist, was wir am besten können. Ja, das ist wahr. Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ja. Warum geht ihr aus dem Sack raus? Ja, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Das hat schlicht und ergreifend mit der Kapazität zu tun. Das ist so das Schlagwort, der es hängt. Wir sind, das sagen wir auch in der Abmoderation, hat Harry es gesagt, jetzt mit den Jahren immer größer geworden. Und so langsam sprengt das hier im Sack den Rahmen sozusagen. Also wir haben jetzt 15 Termine, das scheint so ziemlich das Maximum zu sein. Das ist Wahnsinn, ja. Es passen halt hier, wir müssen 300 Leute rein, ins Kapitol werden 420 Leute am Abend passen. Und da geht es jetzt weniger um das Geld verdienen, sondern darum, dass einfach die Nachfrage so groß ist. Wir hören jedes Jahr von Leuten, dass sie keine Karten bekommen haben, weil der Run so groß war. Und dann macht es natürlich Sinn, mehr Termine zu machen, um also mehr Leute reinzukriegen. Und dann kommt noch ein Faktor mit hinzu, wir werden alle nicht jünger. Es gibt Leute im Ausland, die das Ganze angefangen haben, sind seit 22 Jahren dabei. Und jetzt geht der erste jetzt auch für 50 zu, also wird dieses Jahr 50. Und da ist es für uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir zwar die gleiche Menge an Leute erreichen, dass wir ein bisschen mehr, aber dafür eben weniger spielen müssen. Und das ist im Kapitol gegeben, weil wenn wir da 10 Termine machen, dann sitzen da in den 10 Armen so viele Leute wie an 15. Das ist ein Argument. Ja. Aber die Zusammenarbeit mit dem Zack war immer gut, ja? Die Zusammenarbeit mit dem Zack war immer super. Wir haben uns in der Regel gut verstanden. Also Stunk soll auch nicht anders werden. Das wäre auch mal wichtig zu sagen. Das befürchten Leute dann ja immer, weil natürlich sich alle hier daran gewöhnt haben. Und wir spielen ja hier auch wahnsinnig gerne. Also wir werden es auf jeden Fall mit dem berühmten weinenden Auge hier am Sonntag verabschieden. Okay, Dennis, ich danke dir für das Interview, dass ich dabei sein konnte. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, gleich mal. Dreaming, now I'm supposed to fill it up with something, something, something. Jetzt am Ende der Sendung. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und denkt daran, jeden Mittwoch um 9:30 im Zack, Fichtenstraße 42. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Alles Gute. Tschüss.